Zehntes Kapitel. Gelesen von Scheikmar. Am Tage darauf zelebrierte der neue Propst zum ersten Mal die Messe und hielt eine Predigt, in der er seinen Vorgänger mit Lobeserhebungen überschüttete und auf die Notwendigkeit und Pflicht eines ständigen Gedenkens und einer Ehrung seiner Verdienste hinwies. Wozu das? Was beabsichtigt er damit? Zürnte der Diakon, als er mit Zachari aus der Kirche ging. Er fühlte selbst, dass er ungerecht war, aber er konnte sich nicht beherrschen. Und als Zachari ihm zuzureden versuchte und betonte, wie edel das ganze Verhalten Grazanskis sei, da zerbrach Abkiller ungeduldig das Stöckchen, das er in der Hand hielt, in zwei Stücke und sagte, »Das ist ja gerade, was mich so ärgert.« »Wäre es denn besser, wenn er nicht so gut wäre?« »Natürlich, viel besser wäre das,« unterbrach ihn Abkiller ungeduldig. »Wisst ihr denn nicht, dass wer nicht gesündigt hat, auch nicht Buße tut?« Zachari machte nur eine abwehrende Handbewegung. Abkillers Pilgerfahrt nach der Gouvernementsstadt wurde von Tag zu Tag aufgeschoben. Der Diakon wohnte noch der Revision der Schatzkammer, der Bücher und der Kirchengelder bei, immer schweigend und grollend. Zu seinem großen Kummer bot sich ihm auch nicht die geringste Gelegenheit, dem Neuen etwas am Zeuge zu flicken, bis Grazanski endlich davon zu reden begann, dass man auf dem Grabe der Barroso ein kleines Denkmal errichten müsse. Abkiller sprang wie von einer Tarantel gestochen in die Höhe. »Warum denn nur ein kleines Denkmal und kein großes? Er hat sehr lange unter uns gewirkt und verdient darum, wie sie mancher andere nicht so leichtfertig bricht.« Grazanski sah den Diakon unwillig an und schlug, ohne ihm etwas zu erwidern, eine Subskription zum Bau eines Denkmals für Savelisch vor. Durch die Subskription kamen 32 Rubel zusammen. Der Diakon wollte überhaupt nichts zeichnen und fand den ganzen Plan verkehrt. »Weshalb bist du dagegen?« fragte ihn Benefktao. »Weil das alles eitel ist,« antwortete Abkiller. »Worin seht ihr die Eitelkeit?« warf Grazanski trocken dazwischen. »Wie kann man einem solchen Mann namens der ganzen Gemeinde ein Denkmal für 32 Rubel setzen? So ein Denkmal ist nichts besser als eine Pistole für einen Groschen. Nein, diese Denkmal will ich ihm nicht antun. Ich bitte, mir das gütig zu lassen.« Am Abend erbat sich der Diakon vom neuen Propst einen 14-tägigen Urlaub nach der Gouvernementsstadt, der ihm auch bewilligt wurde. So begab sich Abkiller auf die Wanderschaft, die er schon so lange zur Verwirklichung seiner großen Absichten geplant hatte. Schon in jenen Tagen, als er noch in seinem Kämmerlein auf der brettenen Bettstatt lag, war ihm der Gedanke gekommen, dem Vater der Barroso ein Denkmal zu setzen. Aber nicht für 30 Rubel, sondern für all sein Geld, für all die 200 Rubel, die er aus dem Verkauf seines, durch die Arbeit eines ganzen Lebens erworbenen Gutes gelöst hatte. Abkiller hielt diese Summe für völlig ausreichend, um ein Monument zu errichten, das allen Zeiten und Völkern ein Wunder dünken müsste. Ein so gewaltiges Monument, dass sein idealer Entwurf sogar in seinem eigenen Kopfe nicht Platz genug hatte. Ende des 10. Kapitels, gelesen von Scheikmar.